nicht nur mal an, ich sprüh und Funken und ess die Magma-Kammer erstmal voll. Weiß ich, dass ich ausbrechen soll. Ich bin der kleine Delfin, schwimm neben der Mama dahin. Es fällt mir nicht schwer, wie ein fetter Wal zu blasen. Und hab ich erstmal flossen, werd ich rasen. Ich bin die kleine Schnecke, kriech über dein Bein. Doch hab nur keine Bange, meine Milch zählt.